Guten Morgen. Okay, let's talk another area where so many people try to get value from. Reden wir über einen weiteren Bereich, in dem so viele Menschen versuchen, ihre Wertschätzung zu finden. Oh my Erfolg. goodness, how many frustrated people I meet all the time. Oh mein Gott, wie viele frustrierte Menschen treffe ich die ganze Zeit. Because they try to get the value from success. Weil sie versuchen, ihren Wert durch Erfolg zu bekommen. If I can reach 50.000 followers on Instagram. Wenn ich 50.000 Follower auf Instagram erreichen kann. And then they reach them and they're still frustrated. Und dann erreichen sie das und sind immer noch frustriert. Or they reach them and now they're even more stressed. Oder sie erreichen es und sind noch gestresst. Listen, I only use the social media because I want to spread the goodness of God. Ich verwende die sozialen Netzwerke nur, weil ich die Güte Gottes verbreiten will. Many times I think, why the heck am I doing a devotion for one whole hour in the morning? Und manchmal denke ich, warum mache ich jeden Morgen eine Andacht für eine ganze Stunde? I mean, I don't get anything from that. Ich bekomme rein gar nichts davon. Not one penny. Nicht einen Penny. Why do I these devotionals? Warum mache ich diese Andachten? I have plenty of things to do. Ich habe vieles zu tun. But I always tell myself, aber ich sage mir immer, no, we will keep doing this because this is how we will spread the goodness of God. Wir werden damit weitermachen, weil wir so die Güte Gottes verbreiten können. And that's how we will serve him. Und so wollen wir ihm dienen. But listen, if I would get my value from my success, wenn ich aber meine Wertschätzung von meinem Erfolg bekommen würde, it's a very stressful life. Es ist ein sehr stressiges Leben. Oh my God, there are some people criticizing me on the internet. Oh mein Gott, einige Leute kritisieren mich im Internet. You know, this stress is my team, but it doesn't stress me. Das stresst mein Team, aber mich stresst es nicht. Did you hear what they say about you, Reinhard? Hast du gehört, was sie über dich sagen, Reinhard? No, I didn't hear that. Nein, ich habe es nicht gehört. But I'm happy, just love people and don't worry about it. Aber ich bin glücklich, liebe einfach die Menschen und mach dir keine Sorgen. But it's funny how many people think that once they've reached success, they will have this sense of value. Aber es ist lustig, wie viele Menschen glauben, dass wenn sie den Erfolg erreicht haben, dann haben sie dieses Gefühl von wertvoll sein. How do you define success? Wie definierst du Erfolg? Ask yourself. Frag dich selber. When you made a million? Wenn du eine Million verdienst? When you've got 500,000 followers? Wenn du 500.000 Follower hast? When your videos are watched so many times? Wenn deine Videos so und so oft angeschaut werden? What's success? Was ist Erfolg? You see, one of the problems is we've defined success just like the world does. Eines der Probleme ist, dass wir Erfolg einfach so definiert haben, wie ihn die Welt definiert. The system of this world defines success very different than God. Das System dieser Welt definiert Erfolg ganz anders als Gott. When I died and went to heaven, als ich gestorben war und im Himmel war, I saw a lot of people that thought they were successful on earth, but in reality they were not in the eyes of heaven. Sah ich viele Leute, die glaubten, auf Erden erfolgreich gewesen zu sein, aber in den Augen des Himmels waren sie es nicht. Because here is what is success in the eyes of eternity. Erfolg in den Augen der Ewigkeit bedeutet Folgendes. That you do what you've been put on earth here for out of intimacy with the Lord. Dass du aus der Vertrautheit mit Jesus heraus das tust, wozu du auf die Erde gesandt wurdest. That's true success. Das ist wahrer Erfolg. See, if God made you a finger in the body of Christ, wenn Gott dich als Finger in den Leib Christi gesetzt hat, and you try to be the mouth that speaks to hundreds of thousands of people, you've been a failure. Und du versuchst, der Mund zu sein, der zu Hunderttausenden von Menschen spricht, wird das fehlschlagen. And that's what we have to understand. Und das müssen wir verstehen. We think that the more people we influence, the more success we have, but that's not really true. Wir denken, je mehr Menschen wir beeinflussen, desto mehr Erfolg haben wir. Das ist nicht wahr. The people who know me know that I never liked the social media. Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich die sozialen Netzwerke nie mochte. In fact, I closed down my Facebook account years ago. Ich hatte vor Jahren mein Facebook-Konto geschlossen. And I only did it because God said, Reinhard, I want you to use. Und ich habe es jetzt nur gemacht, weil Gott zu mir sagte, Reinhard, ich möchte dich gebrauchen. I'm doing it because he told it to me. Ich mache es, weil er es zu mir gesagt hatte. You know, I said to Vinicius just recently. Kürzlich habe ich zu Vinicius gesagt. I said, you know, recently I saw some people. Vor kurzem habe ich ein paar Personen gesehen, like they do their daily lives. Wie sie ihre täglichen Lives machen. And they got like 3, 4, 5 people in their life. Da gehen so 3, 4, 5 Leute rein. They keep going every day. Und sie machen das dann jeden Tag. And here is the thing. Und hier ist der Punkt. Then people quit because of frustration, because they don't have the success, now they don't have value. Sie hören auf, weil sie frustriert sind, keinen Erfolg haben und deshalb auch keinen Wert haben. But if you define success completely different, wenn du Erfolg komplett anders definierst, and even when you have success from God's perspective, wenn du aus der Perspektive Gottes Erfolg hast, it is not what gives you value at all. Ist es überhaupt nicht das, was dir irgendeinen Wert verleiht. You just say, okay, God, I did what you wanted me to do, that's it. Du sagst einfach, okay, Gott, ich habe das gemacht, was du von mir wolltest und das ist es. Then you will be fine. Dann wird es dir gut gehen. Look what Paul said. Schau, was Paulus sagte. He heard that the others preached the gospel out of wrong motive. Er hörte, dass einige das Evangelium aus falschen Motiven heraus predigten. You know what he says? Weißt du, was er sagte? I don't even care. Es kümmert mich nicht. As long as the gospel is preached. Solange das Evangelium gepredigt wird. Just let it be preached. I'm happy. Lass sie einfach. Ich bin glücklich. Look what Paul said to the Corinthians. Schau, was Paulus zu den Korinthern gesagt hatte. He said, who is Paul? Who is Apollos? Who is Kephas? Er sagte, wer ist Paulus? Wer Apollos? Wer Kephas? He said, we are all just servants. Wir sind alle nur Diener. One plants, one waters, one reaps. Einer pflanzt, einer bewässert, einer erntet. But the growth comes from the Lord alone. Aber das Wachstum kommt von Gott alleine. If you study the life of Paul carefully, you will find that he never got his value from what he did. Wenn du das Leben von Paulus aufmerksam studierst, wirst du feststellen, dass er seinen Wert nie davon bekam, was er machte. Nor from the success that he had. Und auch nicht vom Erfolg, den er hatte. Do you know why it is so dangerous to get your value from your success? Weißt du, warum es so gefährlich ist, deinen Wert von Erfolg zu bekommen? Because now you will sacrifice your moral values of your conscience on the altar of success. Weil du nun deine moralischen Werte deines Bewusstseins dem Erfolg opferst. I've seen so many people who are super successful in the eyes of the world and they're not the same people anymore. Ich habe so viele Menschen gesehen, die wirklich sehr erfolgreich sind in den Augen der Welt, aber nicht mehr dieselben Menschen sind wie vorher. The one thing that a lot of people have complimented me on, etwas, wofür mir viele Menschen Komplimente machen, is my simplicity. Ist meine Einfachheit. Like I can be with anybody, I can sleep anywhere, I'm fine with anything. Ich kann mit jedem umgehen, ich kann überall schlafen, ich bin mit allem zufrieden. You know what? I don't need to dress nice to feel good about myself. Ich muss mich nicht schön anziehen, um mich gut zu fühlen. This is sometimes frustrating my wife. Das frustriert manchmal meine Frau. Last week she said the whole world is decently dressed, only you run around sloppy. Letzte Woche sagte sie, die ganze Welt ist dezent gekleidet, nur du ziehst dich schlampig an. It's because my heart is at peace because I have value from God. Aber mein Herz hat Frieden, weil ich meinen Wert von Gott habe. I'll see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.